1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt 2009, das muss ich tun. Ich möchte gerne mit euch über eure Pläne für dieses neue Jahr 2009 sprechen. Vielleicht nicht in erster Linie über Kleinigkeiten, so etwas wie Rauchen abgewöhnen oder so etwas, obwohl das natürlich auch schon für den einen oder anderen eine große Sache ist. Aber ich möchte mit euch reden, vielleicht darüber, ob ihr eine große, wichtige Operation in diesem Jahr durchführen lassen müsst. Oder vielleicht plant ihr auszuwandern. Vielleicht habt ihr euch vorgenommen, für dieses Jahr endlich die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Vielleicht steht an in diesem Jahr, oder ihr seht das auf euch zukommen, dass ihr euch von eurem Partner trennen müsst. Wie auch immer, wenn es etwas Großes gibt, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, 2009, das muss ich tun, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer, das ist der Rudi, und Rudi ist 59 Jahre alt. Guten Morgen, Rudi. Hallo? Ja, hallo Domian. Da bist du. Da bin ich froh, dass ich durchgekommen bin. Ja. Und das direkt als Erster. Ja, mein Problem und das, was dann für mich für dieses Jahr ansteht, das ist ganz einfach. Ich habe ein ziemlich desolates Gebiss. Ein desolates Gebiss? Ja, also meine Zähne sind ziemlich ramponiert, teils durch Karies, teils durch einen Unfall, wo Zähne beschädigt worden sind. Ja. Und ich muss allerdings dazu sagen, ich bin auch ewige Zeiten nicht mehr beim Zahnarzt gewesen. Fragen wir mal ganz einfach, wie lange schon nicht mehr? Auf die Frage habe ich gewartet. Na, siehst du. Ich habe nämlich eben extra überlegt, wenn du durchkommst, wie lange ist das her? Darf ich eigentlich gar nicht sagen. Ich bin gewappnet. Ja, 22 Jahre. 22 Jahre. Mhm. 22 Jahre nicht beim Zahnarzt gewesen. Und dann gab es einen Unfall, dann gab es Karies. Und sowohl der Unfall, mit die Zähne sind angeschlagen gewesen, wurden dann schwarz im vorderen Bereich des Oberkiefers, also in den Schneidezähnen. Ich meine das auch gerade bei dir so herauszuhören, dass da nicht viel los ist mehr im Mund. So ist es. Ne? Warum? Halt, ich vergesse. Warum warst du so lange nicht beim Zahnarzt? Angst. Warum? Ja, vor was? Vor der Behandlung, Zahnarzt. Also nicht vor dem Menschenarzt, ja. Aber schon in eine Praxis beziehungsweise in diesen Behandlungsraum reinzukommen, sich in diesen Stuhl zu setzen, Zahnarztphobie. Den Mund aufmachen und wenn der mit seinen ersten, nur um zu durchzuchecken, was ist mit den Zähnen los, wenn ich schon diese, ich nenne es Foltergeräte, sehe, da kriege ich wenn ich schon dran denke, Hast du denn früher mal eine sehr schlimme oder schlechte Erfahrung mit einem Zahnarzt gemacht? Ja, ich habe in jungen Jahren, das heißt, ich war da noch im Teenie-Alter, da hatte ich zwar, ich habe eigentlich immer da zu dem Zeitpunkt natürlich noch gute Zähne gehabt, aber ich habe mal zwei Wurzelbehandlungen machen lassen müssen. Mhm. Und zu der Zeit war das natürlich mit Sicherheit noch nicht so ausgereift, denke ich mir mal, so wie das heute ist. Und das war für mich ein absolutes Martyrium. Weißt du, wenn ich an meine ganz frühe Kindheit zurückdenke und dann zum Zahnarzt musste, da gab es noch nicht sowas wie mit Betäuben zum Bohren. Da hat der Zahnarzt gebohrt und man musste das als Kind tapfer aushalten. Ich habe das auch als Kind in ganz, ganz schlimmer Erinnerung, hatte als Kind auch immer große Angst vor dem Zahnarzt. Das hat sich Gott sei Dank hinterher dann gelegt. Ja, jetzt kann ich allerdings dazu sagen, diese beiden Wurzelbehandlungen, die ich damals, gut, ich war Teenie, also kein Kind, aber die wurden schon unter Betäubung gemacht, aber dieses ganze Ziehen, und wenn ich habe das heute noch vor Augen, obwohl das ja ewig, das sind ja Zehnte ja mittlerweile her, Und wenn er dann den Nerv rausholt, er hatte diesen Haken da, ich nenne das mal so, ich weiß ja nicht, wie die Dinger fachlich heißen, und er hatte da dieses rote, blutige Ding dran. Ja. Also das hat für mich einfach ein war grausam. Verstehe, das hat heftig nachgewirkt. So, jetzt gehe ich davon aus, dass du für dieses Jahr dir vornimmst, das den gesamten Mund sanieren zu lassen. Sanieren ist genau richtig. Das heißt, mein Zahnarzt, ich habe bisher jetzt mal, ich sagte zwar eben, ich war 22 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt, ich habe jetzt natürlich einen Zahnarzt mal, um überhaupt Erfahrung zu sammeln, konsultiert, aber der hat ja nichts gemacht, also darum, wie gesagt. Hast du denn einen Zahnarzt, der sich mit Zahnphobien auch gut auskennt? Ich habe mir hier, wo ich wohne, einen Zahnarzt schon ausgesucht, der auch Implantate macht, da habe ich allerdings kein Geld für. Nee, meine Frage war, ob der sich mit Menschen auskennt, der Phobien vor Zahnärzten hat. Soweit habe ich das nicht abgeschlossen. Weiß nicht. Macht der das denn? Wird der das bei dir unter Narkose machen? Bitte? Wird der das bei dir unter Vollnarkose machen? Es ist sowieso die Frage, ob ich das in der Praxis gemacht kriegen kann. Das geht. Ja. Und wenn, ich habe aber auch schon in der Nähe, wo ich wohne, mit einer Zahnklinik Kontakt aufgenommen, allerdings nur telefonisch. Es wird auf jeden Fall unter Vollnarkose gemacht. Vielleicht wäre dann das gar nicht so ein falscher Plan, wenn du das in einer Klinik machen lassen würdest. Bist du auch der Meinung, ja? Ja, vielleicht, wenn es so ein großer Eingriff ist. Oder ja, es muss also. Was meint denn der Arzt, bei dem du warst? Was hat der denn gesagt? Der hat mir eigentlich nicht den Rat für die, das habe ich dann selber schon mal in Angriff genommen, den Kontakt zur Zahnklinik aufzunehmen. Ich gehe mal davon aus, der wird mir auch nicht unbedingt da einen Tipp geben. Weil der Geld verdienen will. Rudi, denn das sind ja auch Geschäftsleute. Wie kommt es denn, dass du jetzt in deinem Alter von 59 Jahren nun endlich dich aufraffst und das machen lassen willst? Ja, das hat verschiedene Gründe. Einmal, ich traue mich schon selber gar nicht mehr, im Spiegel anzugucken, wenn ich den Mund aufmache. Kein schöner Anblick. Absolut nein. Wahrscheinlich auch kein schöner Ausdunst, der so aus dir rauskommt. Das kann ich selber nicht beurteilen. Hast du eine Frau? Nein, ich habe meine Lebensgefährtin, das habe ich eben auch der Redaktion schon gesagt. Was sagt denn die Lebensgefährtin? Die ist vor ein paar Jahren verstorben. Ja. Ich habe einen Lebensgefährten, um auch da dasselbe zu sagen wie eben. Und mein Lebensgefährte, der läuft auf vier Beinen, auf vier Pfötchen. Also der merkt es nicht. Bist du noch berufstätig? Nein, ich bin Frührentner. Nee. Hast du Freunde? Ich habe einen Freundeskreis, Bekanntenkreis, und da komme ich auch gut mit klar. Hat denn jemand dir schon mal eine Rückmeldung gegeben, hat gesagt, das sieht unangenehm aus, riecht sehr stark? Domian, das wird schon angesprochen. Nicht jeder tut das, aber ich mache da auch im Gespräch selber kein Hehl drum oder Hehl draus, sagt man, glaube ich. Jedenfalls, ich weiß, dass da was passieren muss. Nein, es ist vor allen Dingen so. Ich habe mich ziemlich, unabhängig jetzt von meinem bekannten Freundeskreis, ich habe mich ziemlich zurückgezogen. Entschuldigung mal gerade. ich habe mich ziemlich zurückgezogen, weil ich möchte mich eigentlich gar nicht so unbedingt in der Öffentlichkeit sehen lassen. Okay, und um das zu beenden, hast du dir das jetzt vorgenommen? Das ist, ich muss dazu sagen... Das wird dann ja auch ein ganz teurer Spaß werden. Hast du das abgeklärt schon mit der Krankenkasse? Ja, wird die Krankenkasse das ganz übernehmen? Nein. Und das wollte ich gerade ansprechen. Ich habe, als das schon gravierender wurde, als ich sah, was da mit meinem Gebiss passierte, ich bin ganz normal versichert, also Krankenkasse eben. Ja. Und ich habe schon vor drei Jahre ist es ungefähr, speziell für Zahnersatz eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Also die deckt das dann heißt, ab? Die deckt auch einen gewissen Teil ab. Natürlich 100% von der Gesamtsumme, was da auf mich zukommt, das ist natürlich, wird nicht bezahlt. So, jetzt Butter bei die Fische. Wann geht's los? Wann ja, soll's losgehen? Auch mit der Frage habe ich gerechnet. Na siehste, gut vorbereitet. Ja. Bitte? Ich kenne deine Sendung, die ich seit ewigen Jahren verfolge. Ja. Und ich weiß, wenn du solche Gespräche führst, dass dann diese Äußerungen und auch bestimmte Fragen kommen. Okay, und also wann hast du es geplant? Ja, für dieses Jahr. Na, klar, okay. Jetzt nagel mich nicht fest auf Februar oder März. Ich glaube, wenn man sich so ein Riesending vornimmt, darf man das nicht innerhalb dieses Jahres, wenn man sich das für das Jahr vornimmt, wieder schieben und schieben und schieben, bis es dann vielleicht November, Dezember ist. Das Beste wäre ja, wenn du sagst, das muss ich jetzt in der ersten Jahreshälfte über die Bühne gebracht haben. Das wäre das Beste. Du hast recht. Ja, habe ich recht. Ja. Ja. Da kann ich dir auch in keinster Weise widersprechen. Nur man kann das jetzt nicht vielleicht mit dem inneren Schweinehund ausdrücken. Doch, kann man. Oder ja, ja kann man. Doch. Aber nein, bei mir. Wenn du, ich mache Vorschlag. Udi, pass auf. Ich habe einfach die Angst. Ist mir völlig klar. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich nochmal melden würdest, wenn alles passiert ist. Wenn alles abgeschlossen ist. Das mache ich gerne. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn das noch vor unserer Sommerpause in diesem Jahr passieren würde. Die wird wahrscheinlich im Juni. So in der Richtung, genau. Mhm. Ja, dann weiß ich, Rudi, also, der das Gebiss sanieren wollte. Ich habe die Pistole auf die Brust gesetzt. Nein, kannst du ja nicht. Nein. Aber ich würde das so machen an deiner Stelle, dann hast du es hinter dir. Ich würde mich freuen, wenn du dich nochmal melden würdest. Wenn ich es durchgestanden genau. habe und wenn ich dann auch bei euch durchkomme, das ist ja auch nicht so einfach. Genau. Wir versuchen es ganz einfach. Ich tue das natürlich sehr, sehr gerne. Ja. Und ich wünsche gutes Gelingen. Ich wünsche tapferes Durchstehen, damit du hinterher aussiehst und ein Lachen hast wie ein Filmstar. Das wünsche ich dir von Herzen, lieber Rudi. Ja, mach's gut. Dass du das sagst und dir alles Gute. Dankeschön. Und toll weiter für deine Sendung. Alles Liebe wünsche ich dir. Super top und ich sehe sie sehr, sehr oft. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute. Tschüsschen. So, ihr Lieben, unser Thema heißt heute 2009, das muss ich tun. Ich möchte gerne mit euch sprechen über große Dinge, die ihr euch vorgenommen habt. Wirklich große Sachen, die man vielleicht auch nicht so ganz leicht erledigen kann oder die vielleicht auch sehr schwierig sind, wenn ihr euch vorstellt, dass das vor euch liegt in diesem Jahr. Vielleicht auch etwas, was auf euch zukommt, Dinge, denen ihr unter Umständen gar nicht ausweichen könnt. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de und bitte schreibt in die E-Mail unbedingt auch eure Telefonnummer mit rein. So, jetzt bin ich verbunden mit Andi und Andi ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andi. Was hast du vor? Wir wandern nach Uruguay aus. Nach Uruguay? Ja, nächste Woche geht's los. Nächste Woche geht's los? Also, nein, das muss ich sagen, das ist richtig aus, wenn er erst im September, Oktober, aber ich fliege nächste Woche schon mal runter ja. und schaue mir alles nochmal an. Wer ist wir? Ich und meine Frau. Du und deine Frau? Meine Frau. Warum wandert man nach Uruguay aus? Ja, könnte ich gegenteilig fragen, warum nicht? Uruguay ist ein ganz schönes Land. Außerdem, Hauptgrund ist vielleicht, wir sind nicht alleine, wir sind nicht zu zweit, sondern es sind noch vier andere dabei, also Freunde von euch. Ja, genau. Mhm. Ihr Paar, Bekanntes aus unserer Region hier. Ja, aber dennoch, das ist schon eher ein, ich würde mal sagen, exotisches Auswanderungsland. Wie kam die Entscheidung für Uruguay? Was ist das Besondere und das Schöne? Was zieht euch dahin? Also, ich würde mal zuerst sagen, sind es die Menschen, die besonders lieb sind, die besonders nett sind. Die, wie soll ich denn sagen, ich komme hier aus dem bayerischen Raum, die so eine besondere Gemütlichkeit ausstrahlen. Mhm. Es ist die Sprache, es ist Spanisch, es ist nicht so tragisch. Es ist der Wechselkurs. Das Leben ist günstig da? Ja, genau, das Leben ist relativ günstig. Warst du denn oder wart ihr, deine Frau und du, wart ihr schon oft zu Besuch oder in den Ferien in Uruguay? Unsere Bekannten leben da schon unten und ich von denen auch. Meine Frau war letztes Jahr schon unten und ich fahre jetzt nochmal runter. Wie oft warst du denn schon da? Ja, gar nicht, ich noch gar nicht. Ach, du warst noch gar nicht da? Nee. Ach du lieber Himmel, du wanderst in ein Land aus, wo du noch überhaupt nicht warst? Ja, gut, ich meine, wenn es mir nicht gefällt, dann können wir immer noch hier fahren. Aber warum machst du nicht erstmal einen Test und sagst, ich fahre jetzt erstmal da 4, 6, 8 Wochen in Urlaub hin? Der Test, der findet jetzt statt. Gut, aber letztendlich ist das ja schon ein Test. Das andere ist ja auch schon eingetütet, ne? Ist eigentlich, Schon irgendwo alles organisiert, ja. Mhm. Wir sind uns ein. Ja, gut, ich meine, wir telefonieren seit einem halben Jahr mit unserer Freundin da unten. Ja. Die erzählt uns immer, was los ist, was passiert und Mich erstaunt das immer, wenn Leute sagen, dass sie ohne groß das Land zu kennen, dorthin auswandern wollen. Ich könnte mir das für mich nur vorstellen, wenn ich in dem Land vielleicht schon 5, 6, 7, 8, 9 Mal intensivst Urlaub gemacht hätte, um das einschätzen zu können. Dem muss ich dir ja generell recht geben. Ja, man wandert nicht in ein Land aus, was man nicht kennt. Aber es ist halt bei uns einfach so, dass wir durch diesen täglichen Kontakt, wir telefonieren da jeden Tag mit ihr und sprechen da über Gott und die Welt, das Land eben auch telefonisch wahnsinnig gut kennengelernt haben. Ja, das war einfach. Außerdem meine Frau war unten, wenn sie sagt, es ist ein ganz tolles Land, das können wir ruhig machen. Dann glaubst du das. Glaubst du das? Aber warum überhaupt auswandern? Na gut, ich meine, das ist für uns ein ganz neuer Lebensabschnitt. Mhm. Wir beenden den Lebensabschnitt Arbeit, Familie, Haus und beginnen den Lebensabschnitt Rente. Du bist 53, du bist jetzt schon Rentner? Ja, ich kriege keine Rente. Aber meine Frau kriegt Rente, die ist erwerbsunfähig. Ja. Und ich kriege ein bisschen Zinsen und... Das heißt, du hast ein kleines Vermögen und kannst dir das mit diesem Vermögen leisten, dort unten zu leben? Vermögen nur nicht gerade, aber zum Leben reicht es doch. Zum Leben reicht es. Das heißt, du planst nicht, dort unten zu arbeiten, irgendetwas anzunehmen? Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich da so in die Gesellschaft eingibt oder so, dass man einfach irgendwas dann auch machen wird. Ja. Vielleicht sogar, was dann auch noch Geld bringt. Was hast du denn bisher oder früher hier beruflich gemacht? Ich war in der Erwachsenenbildung tätig. Erwachsenenbildung. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, Deutschunterricht beim Goethe-Institut zu geben. Genau, ja. Ja, also ja. So eine Sachen sind nicht ausgeschlossen, aber ich gehe jetzt nicht darunter, um zu sagen, ich muss da jetzt eine Arbeit haben, muss da Geld verdienen. Löst ihr hier in Deutschland, plant ihr das so, löst ihr alles auf? Absolut alles. Es wird alles verkauft und alles wird, wird aufgelöst. Es gibt nichts, was hier, also das Haus wird verkauft, die Autos wird verkauft. Ja. Das Motorrad und was es hier auch noch so gibt. Habt ihr Kinder? Ja, ja. Was sagen die nie dazu? Die bleiben ja vermutlich hier. Ja, die bleiben hier. Wir haben sie schon öfters, also ja, die sagen, ja, ist okay, macht das, wenn ihr meint, das ist für euch richtig. Die denken dann, je Oller, je Dollar oder so. Na, also die Älteste, die freut sich auch so ein bisschen, die kriegt in ihre eigene Wohnung und. Ach so, ja, kann man natürlich toll Urlaub machen. Wie alt sind die Kinder? Also die Älteste ist 20 und die Jüngste ist 18. Ach so, und das ist noch sehr jung und die bleibt dann hier. Fertig und bitte ja. Und sie bleibt hier. Weil hier ihr Bekannten- und Freundeskreis ist. Ja. Es ist auch ungewöhnlich, ne? Dass man dann so, ich sag noch, relativ junge Kinder dann zurücklässt. Also ein 18-jähriges Mädchen. Na, ich würde ja nicht so von zurücklassen sprechen. Das ist das Gleiche, wenn wir jeden Tag telefonieren und uns dann sehen und in Verbindung bleiben. Ist schon klar, aber Uruguay ist natürlich irre weit weg. Das ist Südamerika. Das ist große Nachteil. Ist man nicht eben so nach Mallorca fliegen, oder? Das ist dann schon eine richtige große Reise. Es dauert 14 Stunden, ne? Ja, genau, ja. Sprichst du denn Spanisch perfekt? Oder gut zumindest? Ja, ich bin 2 Jahren Spanisch, kann mich verständigen. Ja. Aber wenn jetzt einer da auf Uruguayisch, das ist ein besonderer Akzent, anfängt zu reden, dann... Naja, da wirst du reinkommen. Ja, genau. Wie ist das denn vorgesehen? Wollt ihr euch dort unten auch ein Haus kaufen? Oder? Meine Frau hat schon eins ausgesucht und ich fahre jetzt runter, um zu schauen, ob das ist Haus ist, was für uns okay ist, und dann mache ich einen Kaufvertrag und dann kaufe ich das Haus. Wie teuer sind denn die Häuser da unten? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe heute wieder im Internet gesehen, Grundstück bei uns in der gleichen Gegend, 120.000 US-Dollar. Mhm. Also auch manche Häuser, aber du kriegst auch schon Häuser für 165.000 US-Dollar oder auch weniger für 70.000, 80.000. Je nachdem. Ist ja auch nicht so günstig, ne? Also ist schon günstig. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es noch günstiger ist. Nee, aber wenn du auf den Kanaren jetzt ein Haus kaufen würdest, auch direkt am Strand, da würdest du also 300.000, 400.000 Euro. Ja, ja, natürlich. Wird denn dieses Haus, wie liegt das landschaftlich? Da wo wir eventuell hin wollen, das ist am Stadtrand von Atlantida. Ja, Atlantida, das liegt so 45 Kilometer von Montevideo entfernt. Und zwei Minuten, dann bist du am Meer, zwei Minuten, dann bist du im nächsten Lebensmittelgeschäft, zwei Minuten zur nächsten Bushaltestelle. Wie ist denn das, wie ist das Wetter dort unten, so generell? Da unten ist jetzt Sommer und in Uruguay war die letzten Wochen und Monate, kann man sagen, eine richtige Trockenperiode, Trockendürre. Ja. In Argentinien sind sogar Rinder verdurstet. Also da ist jetzt Sommer, da ist es jetzt warm, aber wenn es da heißt Sommer, dann ist es da auch nie so über 30 Grad. Also es ist nicht so heiß wie in Marokko oder so. Verstehe. Und wenn es Winter ist, wie kalt wird es höchstens? Also nie unter 0 Grad. Ja. In der Regel 15 Grad tagsüber. Ja. Es kann nachts ab 5 Grad runtergehen. Also ein recht gemäßigtes, angenehmes Klima eigentlich. Unwahrscheinlich angenehm. Was sagen denn so an die eure Freunde und Verwandten? Das ist doch wahrscheinlich eine spektakuläre Aktion für die meisten Leute. Was sagen die? Eigentlich sagen die immer das Gleiche. Na, ihr traut euch was. Ja, mit ein bisschen Bewunderung. Nur so ein bisschen schwingt der Bewunderung mit. Oder auch die Frage, die du auch gestellt hast, wieso denn gleich so weit? Ja. Kann es nicht mal hier sein? Und warum gerade Uruguay? Also die meisten wissen ja gar nicht, wo Uruguay liegt oder was das für ein Land ist. Ja, aber vielleicht auch ein bisschen Bewunderung oder Bewunderung vor allen Dingen zu dem Mut, den man ja denn doch da irgendwie auf... Also man braucht Mut, nicht wahr? Ja, ein bisschen schon, ne? Ja. Weil es ist ja nur alles so wahnsinnig fremd. Ja. Wie geht das denn, also nur mal so Fragen, wie geht das so mit Krankenversicherung? Ist man da auch krankenversichert oder kannst du deine Krankenversicherung mitnehmen von hier? Bleibst du hier krankenversichert? Ja, also man sollte das nicht so richtig vergleichen. Ich mache mal ein Beispiel. Der Kfz-Haftpflichtversicherung, Pflichtgesetz, so wie es bei uns schon seit Jahrzehnten existiert, gibt es in Uruguay jetzt erst seit 2008. Ach so. Ja. Also das heißt, wenn man einen Unfall hatte, dann ist man entweder Vollkasko versichert, dann man damit rechnen muss, dass der andere nicht zahlen kann. Und Krankenversicherung? Krankenversicherung war es bis jetzt in Uruguay so, hat man einen Beitrag an die Krankenhäuser geleistet, also nicht an eine Versicherung, sondern an die Krankenhäuser. Und wenn man da also Mitglied war von irgendeinem Krankenhaus, ist man versorgt worden. Achso, aber dann nur von dem Krankenhaus? Von der Krankenhauskette, die es das ganze Land verteilt gibt. Ganz andere Systeme. Ganz anderes Thema, aber auch seit neuestem gibt es auch eine Krankenversicherung in Uruguay. Ja. Und da gibt es genossenschaftliche, private oder staatliche. Aha. Und da kann man dann also auch Mitglied werden und da sind auch Arbeitnehmer drin. Also habt ihr euch schon richtig rundherum schlau gemacht? Ja, schon ein bisschen. Ja. Hast du, Andi, hast du oder habt ihr, deine Frau und du, habt ihr schon Angst, dass es euch vielleicht überhaupt nicht gefallen könnte, wenn ihr erstmal ein halbes Jahr dort unten seid oder ein Jahr? Nee, überhaupt nicht. Also ich absolut überhaupt nicht. Aber wir haben ja auch gesagt, wenn es uns nicht gefällt, dann ziehen wir einfach weiter nach Florida oder was? Ach so. Ja. Ich dachte, dann ziehen wir wieder zurück nach Deutschland. Nee, wir ziehen dann nach Florida. Nein. Also Deutschland ist irgendwie für euch abgehakt. Ja, es ist einfach, das Wetter, schau dir das an. Es ist sehr wir haben noch einen wunderbaren Winter im Moment, also wir wollen gar nicht klagen. Ja. Nee, und zurück nach Deutschland eigentlich schon abgehakt, ne? Ja. Also ein neuer Lebensabschnitt, was ganz anderes machen. Dahinter steckt nicht unbedingt der Überdruss an Deutschland, sondern einfach die Sehnsucht nach was Neuem. Ja, so ist es. Ja, so habe ich es jetzt verstanden. Deutschland ist ein schönes Land. Ja. Ja, ich habe auch wahnsinnig gerne hier gelebt und war toll und Arbeit, also war wirklich schön. Aber es ist ein neuer Lebensabschnitt. Mit dem neuen Lebensabschnitt kommt eine regionale Veränderung. Ja. Und wir hoffen einfach, was Neues zu erleben. Lieber Andi, dann wünsche ich erstmal schöne Grüße, richte bitte aus an deine Frau und ich wünsche euch einen richtig guten Start in eurer neuen Heimat und möge es euch gut gehen dort unten und auf dass es euch sehr gut gefällt. Ja, drück mir mal die Daumen. Ja, das mache ich. Ein bisschen Sammeln habe ich nämlich schon. Na, das ist ja auch normal, dass man das hat, wenn man so allein etwas unternimmt. Mit dem Flug. Na klar, ja. Alles Gute, Andi, schöne Grüße. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und unser Thema heute 2009. Das muss ich tun und verbunden bin ich jetzt mit Renate. Und Renate ist 55 Jahre alt. Guten Morgen, Renate. Ja, guten Morgen, Domian. Renate, schön, dass du da bist. Kannst du mich gut verstehen? Ja, sehr gut, ja. Dann ist gut. Kein Problem. Okay. Ja, erstmal wollte ich sagen, dass ich deine Sendung ganz toll finde. Mhm. Dankeschön. Und auch dein Team dahinter, also spitze ist. Also, das freut mich, dass du sagst, und ich gebe es gerne weiter. Ja, wirklich. Ja, unser Thema ist 2009, das muss ich tun. Ja, jetzt bin ich auch etwas sehr aufgeregt, aber gut. Ja, mein Thema, was ich 2009 tun muss, das ist, dass ich todkrank bin und das Ende des Jahres wohl nicht mehr schaffen werde. Also man ist sowieso erstaunt, dass ich überhaupt noch auf der Erde weile, wenn ich das mal so sagen darf. Renate, was für eine Erkrankung hast du? Ja, wir hatten schon mal telefoniert, da ging es um, habt ihr so einen Aufruf gemacht mit Brieffreundschaften, weil ich so isoliert war, und das war 2007. Und davon sind auch noch 10 Brieffreundschaften übrig geblieben, was ganz toll ist, ne? Ja, sagst du mir nochmal, was für eine Krankheit das ist? Das ist eine Autoimmunerkrankung, die nennt sich Kollagenose. Das ist, wo das Immunsystem das körpereigene Gewebe angreift, zerstört und damit auch Muskelbänder, Sehnen, Nerven, Gelenke, Organe. Es betrifft also auch... Also der Körper zersetzt sich quasi selbst. Selber, ja. Liegst du, bist du immer im Bett? Liegst du immer im Bett? Ja, also verschlimmert sich ja immer weiter. Ich war auch schon auf einer 2008 auf Palliativstation, wo man mich schmerzmittelmäßig eingestellt hat. Dann eben im Juni 2008 auch im Hospiz. Und da hätte ich eigentlich auch bleiben sollen, aber das war der medizinische Dienst ein bisschen anders, weil man eben einfach nicht sagen kann, so, oder ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin jetzt etwas zu aufgeregt. Ja, ich frage dich einfach noch ein paar Sachen, dann geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Du bist aber jetzt wieder zu Hause. Nein, ich kann zu Hause nicht mehr verpflegt werden. Ach so. Oder betreut werden, das geht gar nicht mehr. Wo bist du denn jetzt? Jetzt bin ich im Pflegeheim. Ach, in einem Pflegeheim. Ja. Ach so. Kannst du noch aufstehen? Also ich kann noch aufstehen und im Gehwagen ein bisschen gehen. Aber und beschwerlich ist das alles für dich? Alles sehr beschwerlich. Es ist natürlich... Kannst du essen? Nein. Nein. Es geht nur noch flüssig. Mit einer Magensonde? Nein, also ich trinke noch. Du trinkst noch? Ja, ich muss dazu sagen, aber deswegen habe ich auch immer Angst, man versteht mich nicht, dass also auch die Muskulatur und die Nerven im Gesicht kaputt sind und die Kiefergelenke auch. Also ich verstehe dich sehr gut, mach dir da mal keine Sorgen. Ja, das heißt, ist gut. Das heißt so, die Gesichtsmimik ist auch weg bei weg, dir? Die komplett, ist weg. Ja? Ganz erstarrt, also richtig erstarrt. Wenn der ganze Körper betroffen ist, sind das nicht rasende Schmerzen, obwohl du in einer Palliativbehandlung warst? Ja, also ich bin nie schmerzfrei, obwohl ich schon sehr hohe Dosen Morphine bekomme. Also das ist schon nicht so wenig, was ich da an Schmerzmittel bekomme. Jetzt. Aber man bekommt mich nicht schmerzfrei. Das ist das Schlimme bei manchen schweren Erkrankungen, dass es wirklich dann irgendwann nicht geht. Ja, ich habe das Pech, dazu zu gehören, dass man nicht schmerzfrei ist. Jetzt hast du gerade gesagt oder angedeutet, dass du in diesem Jahr vermutlich sterben wirst. Ja, also ich habe man hat es letztes Jahr schon vermutet, dass ich das letzte Jahr nicht so schaffe. Nicht? Ich habe es noch geschafft, wie man merkt. Aber ich habe natürlich auch hier so mit dem Palliativarzt gesprochen und ein paar konkrete Fragen gestellt und dementsprechend auch ehrliche Antworten bekommen. Das ist so eine Prognose dann von dem Arzt gewesen. Ja. Wenn du hast dich mit deiner Krankheit wahrscheinlich sehr intensiv schon beschäftigt. Wie kann man sagen, wie man an dieser Erkrankung stirbt? Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt drauf an, also welche Organe dann nachher hauptsächlich ausfallen. Also kannst du sagen, vorwiegend Nieren, Herz, Lunge, ja, oftmals Bauchspeicheldrüse. Also kannst du sagen, welches Organ bei dir am stärksten jetzt schon befallen ist? Also das ist das Herz. Das Herz. Das heißt, es könnte sein, dass es einfach irgendwann aufhört zu schlagen. Ja, genau. Renate, wie lange hast du diese Erkrankung schon? Also festgestellt hat man sie 2002. Und dazu war es dann eben halt zu spät, dass die Medikamente für diese Erkrankung nicht mehr greifen konnten, weil ich vorher schon 10 Jahre herumgerannt bin. Ach so. Durch ganz Norddeutschland praktisch. Ja, überall und nirgends war auch alternativ. Wenn man es frühzeitig erkannt hätte, hätte man dir vielleicht helfen können? Also, wenn man das frühzeitig erkannt hätte, wären die Chancen viel höher gewesen, diese Krankheit zu stoppen, dass die Medikamente zumindest das aufgehalten hätten. Nun habe ich aber noch das bisschen das Pech dazu gehabt, dass ich dann auch noch da die aggressive Form dieser Erkrankung habe, so dass man jetzt sehr spekulieren kann, ob es mir jetzt wesentlich besser gehen würde, wenn man es eher erkannt hätte. Ah, ja. Man weiß es einfach nicht. Ne? Wenn du jetzt in die nächsten Wochen, Monate so hineinguckst, wenn du dir das vorstellst, hast du Angst vor dem, was auf dich zukommt? Ja. Ich habe ja natürlich auch eine Sterbebegleiterin und ich bin sehr froh, dass ich die habe. Wir verstehen uns auch sehr gut, also zwischenmenschlich, ja. Und die ist sehr, sehr wichtig für mich. Hast du sonst noch Angehörige? Ja, mein Mann. Besucht er dich oft? So viel wie er kann. Er ist ja auch berufstätig. Ja. Kinder haben wir keine. Und ich habe keine Familie mehr. Keine Kinder? Keine Kinder, nein. Dein Mann, gibt der dir so viel, wie du von ihm erwartest oder haben möchtest? Das ist schwer für ihn. Ja. Es ist sehr schwer. Also es ist oftmals tatsächlich so, das habe ich auch im Hospiz durch viele Gespräche anderer kranker Menschen, also Gespräche, die wir dort geführt haben, dass es oftmals doch wirklich so ist, dass wir dann noch eine gewisse Stärke aufbringen müssen, um einen Angehörigen aufzubauen wieder, ja? Ah ja. Und dann, das ist ja eigentlich schlimm, wenn der Schwerkranke noch der Starke sein muss. Eigentlich es ist schwierig, ja. Ja. Ja, doch. Aber ich merke es eben halt auch bei mir, dass man dann einiges lieber nicht erzählt, weil man weiß, es bedrückt den anderen noch mehr. Um ihn nicht zu belasten. Und genau. Die Sterbebegleiterin, von der du gerade gesprochen hast, wie oft kommt diese Frau zu dir? Sie kommt eigentlich einmal die Woche. Und wenn sie kann, auch einmal mehr, sag ich mal. Ja, verstehe. Ja, und wir führen dann eben halt schon auch etwas längere Gespräche. Ne? Hast du Wünsche, einen großen Wunsch für deine letzte Zeit? Ja, also im Moment, ja, ich habe eigentlich zwei Wünsche. Erzähl mal. Der eine Wunsch wäre, zumindest jetzt, wie die jetzige Verfassung ist, auch wenn sie nicht so dolle ist, aber ne, den Sommer noch bewusst mitzubekommen und vielleicht auch noch ein bisschen auf einer Terrasse zu sitzen und ein bisschen Natur und so weiter noch aufnehmen zu können. Ja, den Frühling, den Sommer, ja, genau. Schöne frühe Herbsttage vielleicht. Ja, also zumindest bin ich mal bei Sommer gelandet. Ja, ganz vorsichtig. Ja. Du sagst, auf der Terrasse sitzen. Wirst du da gut umsorgt in diesem Pflegeheim, in dem du bist? Ja, es ist nun, da habe ich Glück im Unglück gehabt, nachdem der medizinische Dienst eben keine Verlängerung mehr bewilligt hat fürs Hospiz, hat man ein Pflegeheim gefunden, das sich der Palliativmedizin angeschlossen hat. Ja, das ist ja schon sehr gut. So, dass ich einen palliativmedizinischen Arzt habe. Und gut betreut wirst. Und eine Sterbebegleiterin habe. Ja, ja. In diesem Pflegeheim. Renate, bist du eine gläubige Frau? Ich bin insofern gläubig, nicht so im christlichen Sinn, sondern mehr so im esoterischen Sinn, aber jetzt nicht so völlig abgehoben, das jetzt nicht, sondern aber ich glaube schon, dass es etwas nach dem Tode auf der Erde gibt. Und das ist, dass es noch eine andere Wirklichkeit gibt. Ja, und das ist ein Weitergeben der Seele oder wie immer man das nennen mag. Weitergeben der Seele auf einer anderen Ebene, das glaube ich schon. Du bist ja erst 55 Jahre alt, sage ich. Haderst du manchmal mit deinem Schicksal, dass es dich so hart getroffen hat? Wenn ich ehrlich bin, ja. Da kommen doch Fragen wie, warum ausgerechnet ich? Auch Zorn, auch Wut, Hilflosigkeit, natürlich auch Trauer. Was aber irgendwo auch ganz normal ist. Glaube ich auch. Warum ich einfach heute das Gefühl hatte, ich versuche einfach nochmal anzurufen und vielleicht komme ich durch. Das ist auch so anderen, die in der gleichen Situation sind, ja, irgendwie Mut zu machen. Mut zu machen, auch zu reden. Mut zu machen, sich Hilfe zu holen. Und nicht meinen, alles jetzt alleine machen zu müssen, alleine durchstehen zu müssen. Also Renate, ich muss mal eben unterbrechen. Ja. Ich glaube, dass du verdammt viel Mut gemacht hast, indem du so klar gesprochen hast. Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, dass jeder, die Nicht-Kranken sowieso, aber auch die Leute, die schwer krank sind, sehr genau jetzt zugehört haben und deine Worte sehr ernst nehmen, die du sagst. Das glaube ich schon. Insofern freue ich mich sehr, dass du durchgekommen bist und dass wir haben sprechen können, dass wir nochmal haben sprechen können. Ja, ich freue mich eigentlich auch. Vielleicht sollte das auch so sein. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es ja so. Ja, manchmal ist es so. Ist das sehr anstrengend für dich, auch so ein Gespräch zu führen? Das ist für mich auch anstrengend. Aber da achte ich jetzt nicht drauf, weil mir das einfach zu wichtig war. Nicht nur für mich jetzt, ne? Gut, das betrifft mich natürlich. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich muss es vor allen Dingen lernen, jetzt auch anzunehmen. Hilfe anzunehmen. Zu kämpfen gibt's da nichts mehr. Das ist eigentlich nur noch, annehmen. Annehmen der Krankheit, annehmen, dass man irgendwann bald stirbt, und auch die ganze Hilfe dann annehmen. So. Also Renate, ich sage jetzt mal ganz vermessen, dass ich jetzt im Namen von allen Leuten spreche, die zuhören und zusehen, dass wir dir von Herzen wünschen, dass deine Wünsche, die du gerade formuliert hast, dass die auf jeden Fall noch in Erfüllung gehen, dass du den Sommer noch erlebst, dass du auf der Terrasse sitzen kannst, die Vögel singen hören kannst, die Sonne siehst und einen Sommerwind dir um die Nase wehen lassen kannst. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen, dass die Zeit, die dir bleibt, noch eine den Verhältnissen entsprechend gute Zeit ist. Von ganzem Herzen. Bedanke ich mich ganz recht herzlich für diese Worte von dir. Vielen, vielen Dank. Meine Gedanken und meine Kraft wünsche ich dir, Renate. Dankeschön. Auf Wiederhören. Vielen, vielen Alles Dank. Gute. Tschüssi. Tschüss. Ich bin verbunden mit Steffen und Steffen ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Steffen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Steffen. Es klingelt dein Telefon. Oder meins, was? Nee? Meins klingelt nicht, nö. Da hört dich irgendwas. Steffen, was hast du dir für 2009 vorgenommen oder was soll unbedingt geschehen? Ja, ich bin in einer Umbruchphase und ich möchte jetzt demnächst ab 19. den Jakobsweg von Sevilla nach Santiago de Compostela und dann noch weiter zum Kap Finisterre gehen. Ein Pilger. Genau, zum zweiten Mal. Ach, zum zweiten Mal schon? Ja, ich bin mal mit dem Fahrrad aus NRW nach Santiago gefahren und dann halt noch weiter bis nach Südspanien. Von NRW bis nach genau. Santiago. Und jetzt willst du aber wandern, ganz klassisch, also das heißt pilgern, zu Fuß gehen. Genau. Am 19. Also, jetzt im Januar, ja, geht's schon los? Ja, genau. Ah. Fliege ich und am 19. Das heißt nächste Woche, ne? Ist der 19. Ja, schon. Montag ist das. Genau, ganz genau, ja. Ja. Wie lange hast du für diese Pilgerreise eingeplant? Ja, ich beginne am 18. März eine Kur und zu dem Zeitpunkt möchte ich zurück sein. Ich habe natürlich auch das Buch von Harpe Kerkeling gelesen und da wurden die Kilometerzahlen genannt. Ich muss gestehen, dass ich sie nun wieder vergessen habe. Wie viele Kilometer liegen vor dir? Also ich laufe ja einen anderen Weg. Ach so, das ist ein anderer Weg. Ja, ich komme von Süden. Das ist eher ein unbekannter Weg. Ah, also stimmt. Der Harpe ist in Frankreich, glaube ich, gestartet. Genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Und ich komme aus Süden, aus Sevilla. Ja. Ich gehe dann insgesamt 1100 Kilometer. 1100 Kilometer. Ja. Das ist eine Leistung, wenn du das geschafft hast. Ja. Warum machst du's? Ich muss meinen Kopf frei bekommen. Was ist denn los in dem Kopf? Warum ist er so zu? Ich kann mich kaum noch konzentrieren. Ich muss für mein Leben einen neuen Weg finden. Was? Und deshalb mache ich das. Wie sieht denn dein Leben im Moment aus? Ja, ich bin seit annähernd 2 Jahren arbeitslos und ich habe bisher immer nur Sachen gemacht, die nicht aus meinem Herzen kamen. Und ich kann so nicht weitermachen. Mir geht dabei die ganze Lebenskraft und Lebensenergie und mein Humor und alles verloren. Und aus dem Grunde war ich halt vor 1,5 Jahren da schon mit dem Fahrrad gefahren. Da hatte gerade mein ehemaliger Arbeitgeber hatte dicht gemacht und dann habe ich die Chance genutzt und habe mir ein Fahrrad gekauft, weil damals mein Knie gerade kaputt war. Was hast du denn beruflich vorher gemacht? Ja, ich war so in der Metallbranche. Aber das war aber nicht dein Ding? Absolut nicht. Absolut nicht. Mhm. Ich bin mehr so durch Krankheit und solche Sachen bin ich überhaupt in solche Richtungen gekommen. Das heißt, du hast beruflich immer in deinem Leben etwas gemacht, was du eigentlich gar nicht machen willst? Genau. Privat sieht es auch kompliziert bei dir aus? Ja, ich hatte beim letzten Mal halt meine Freundin da auf dem Jakobsweg kennengelernt, eine Spanierin, und wir hatten halt versucht, in Spanien was auf die Füße zu stellen. Und irgendwie hat das alles nicht funktioniert. Und ich habe hier Sachen gemacht, damit ich da unten in ihrem Bereich was tun könnte, habe ich hier ein bisschen was gelernt. Und aber die Freundin gibt es nicht mehr jetzt? Ja, ich konnte irgendwann nicht mehr, da habe ich die Beziehung beendet. Ja. Ich ärgere mich jeden Tag darüber, ich denke jeden Tag noch darüber nach. Ja. Aber im weitesten Sinne steckt dahinter, dass du das jetzt nochmal tust und auch diese Strapaze auf dich nimmst, schon eine Sinnsuche? Genau, schon, ja. Und die Sehnsucht, dass du für dich deinen richtigen Weg findest im Leben? Genau. Sowohl was du privat machst, als auch was du vielleicht irgendwann wieder beruflich machen wirst? Genau, so ist es. Mhm. Und ich habe halt beim letzten Mal bei der Fahrradtour habe ich gemerkt, solange wie ich alleine unterwegs war, bevor ich dann nach Saint-Jean-Pied-de-Port kam, wo die meisten Leute starten, da habe ich halt nur abends mal Gespräche mit irgendwelchen Leuten, die ich dann so unterwegs getroffen habe, gehabt. Und anschließend waren dann die Gespräche zu viel. Dann bin ich wieder mit Informationen voll gewesen und konnte nicht mehr so meinen eigenen Gedanken nachhängen. Während vorher, da bin ich so kreativ gewesen, das ist unglaublich, wenn man jeden Tag so eine Leistung erbringt, was da an Kreativität sprudelt. So, und das erhoffst du dir jetzt auch wieder bei dem Gehen. Ich glaube ja auch, dass das Gehen viel meditativer ist, als wenn man mit dem Fahrrad weite Strecken fährt. Ja, Fahrrad, man muss weiter fahren mit dem Fahrrad. Fahrrad hat auch was. Aber im Grunde, ich denke, mit dem Fahrrad ist es vielleicht schon ein bisschen zu schnell. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man durch das Gehen in diesen Rhythmus hineinkommt, der letztendlich auch zu dieser zur Meditation führt. Alle großen Pilger der Zeitgeschichte sind zu Fuß gegangen und nicht mit dem Fahrrad gefahren. Ne? Ja, aber mit dem Fahrrad fährt man ja auch so lange gerade Strecken oder bevor man irgendwo abbiegen muss, wo man sich wieder auf was anderes konzentrieren muss, dann kommt man schon in ähnlichen Fluss. Ich habe gerade gesagt, dass es so eine Art Sinnsuche ist, die dahinter steckt. Ist es auch eine Suche nach Gott? Das weniger. Weniger. Also da steckt kein religiöser oder katholischer Hintergrund bei nein, dir? Nein. Mhm. Also ich respektiere das. Ich respektiere jeden, der das aus tief religiösen Gründen macht. Natürlich, Bei mir ist das ich will nicht sagen, ich bin unreligiös, aber bei mir ist das was anderes. Also, du betest nicht, während du pilgerst? Nein. Nein. Gehst du da, ich weiß nicht, es gibt ja dann so Kapellen und Kirchen auf dem Weg, gehst du dort hinein? Ich denke schon. Also ich kann nur sagen, wie das jetzt auf meiner Radtour war. Da bin ich halt in Frankreich oder in Luxemburg und wo ich überall, in Trier, wo ich an irgendwelchen Kathedralen und so vorbeikam, bin ich halt die erste Zeit reingegangen. Nur irgendwann stellt sich eine Sättigung ein. Irgendwann wird das ein bisschen viel. Und deshalb habe ich das nachher nicht mehr so oft gemacht. Aber das muss ich jetzt abwarten, wie sich das ergibt. Ja. Wenn du einen Wunsch äußern könntest du für dich, was würdest du dir wünschen, wo du vielleicht am Ende des Jahres stehst? Gute Frage. Ich würde mir wünschen, dass ich eine gute Aussicht auf mein Leben habe, dass ich was tue, was einen Sinn beinhaltet und was ich nicht nur tue wegen des Geldes, sondern wo ich drin aufgehe, wo ich mit anderen Leuten Kontakt haben kann und wo ich was Positives hervorbringen kann. Was für dich positiv ist und für andere Menschen auch positiv ist. Wenn es für mich positiv ist, wird es auch für andere positiv sein, glaube ich. Ja. Ja, das ist doch ein gutes Ziel und sicher erstrebenswert, wenn man genau das auch anpeilt in seinem Leben. Manchmal ist es sehr schwer, genau dahin zu kommen, weil wir alle ja irgendwie fremdbestimmt sind und gerade auch wenn man jung ist, dass man vielen Erwartungen Rechnung tragen möchte oder irgendwelchen komischen Ideen nachhängt oder reingezwungen wird in irgendwelche Wege und so weiter. Ja. Steffen, 19. Aufbruch am Montag. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit, einen guten Weg und vor allen Dingen eine Klärung für dein Leben und dass du dann die richtige Richtung weißt danach. Das hoffe ich. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Danke gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50 2009. Das muss ich tun. Das ist unser Thema heute. Und weiter geht es mit dem Michael. Michael ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Michael, hallo. Also ich rufe jetzt zum ersten Mal bei dir an und bin sofort durchgekommen. Guck mal an, so geht das. Ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Wo bist du da? Das klingt so hallig. Bist du in einem großen Raum? Nee, ja, mein Wohnzimmer ist groß, aber jetzt im großen Raum so. Ah, und da quietscht irgendwas im Hintergrund. Ja, das sind meine Babys. Deine Babys? Genau. Kinder? Genau. Am 16.11. habe ich und meine Freundin Zwillinge bekommen. Gratulation. Dankeschön. Am 16.11. Zwillinge. Genau. Wie sind sie geschlechtlich aufgeteilt? Junge Mädchen, Mädchen, Junge, Junge? Nee, das sind eineigige Zwillinge, also Mädchen. Zwei Mädchen. Ah ja. Mädchen, genau. So, 2009, was hast du dir vorgenommen? Ja, ich will meine ganze Geschichte hinter mir lassen. Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr schon mit Drogen zu tun gehabt. Mhm. Welche Drogen denn? Ja, das hat mit den harmlosen angefangen, mit Haschisch und dann kam halt so eine Feierphase, war das ganze Feierzeug dabei, wie Ecstasy, Amphetamine und sowas, ja. Mhm. Und und das ging dann hinterher bis zu Heroin. Mhm. Da hast du gespritzt? Nee, gespritzt nicht. Ich habe das immer geraucht. Geraucht, ja. Mhm. Genau, ich wusste auch nicht, was ich mir da antue erstmal, sondern habe probiert und habe dann hinterher mehr darüber erfahren und da war es schon zu spät sozusagen, ja. Was heißt das? Ja, da ist ja eine hohe Abhängigkeit. Ach so, meinst du das? Da hingst du schon voll drin? Genau, da hing ich schon voll drin. Mhm. Wie lange hast du denn so intensiv Drogen konsumiert? Jetzt bist du 26? Ich bin jetzt 24. 24, Entschuldigung, ja, genau. Mhm. Also das war mit 17,5, wurde es dann ganz schlimm mit den Heroin. Ja. Und seitdem habe ich dann musste ich eine Therapie machen. Ja. Das nennt sich Paragraph 35. Wie heißt das? Paragraph 35, da habe ich eine Chance bekommen von der Staatsanwaltschaft, anstatt ins Gefängnis zu gehen. Mhm. Mhm. Weil ich auf so einer Kurierfahrt dabei war von Holland nach Dortmund. Verstehe. Hast du diese Chance genutzt? Da war ich noch ziemlich jung mit 18 Jahren und da hatte ich halt einfach nur Angst, nicht ins Gefängnis zu kommen, ja? Mhm. Hatte ich halt Angst, ins Gefängnis zu kommen und habe diese Therapie nicht für mich genutzt, ja? Ja. Und ja, dann... Also, du hast sie nicht genutzt für dich? Ich habe sie nicht genutzt, genau. Ja. Also das war halt, ich war noch zu jung und nee, ich habe sie nicht genutzt im Endeffekt. Das ging dann 6,5 Monate. Mhm. Da war ich dann wieder zu Hause. Mhm. Wie lange zog sich das denn? Zog sich das denn bis vor kurzem hin mit den Drogen? Genau, das zog sich bis vor kurzem. Kann man sagen, bis voriges Jahr eigentlich? Genau. Ah, genau. Ah, deshalb auch dein Vorsatz jetzt 2009. Ich bin Vater von 2 Mädels. Jetzt, genau. Jetzt fange ich ein neues Leben an. Ganz genau. Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, du hast 7 Jahre volle Kanne zugelangt. Drogenmäßig und so, was man alles machen kann. Und seit wann nimmst du jetzt nichts mehr ein? Ich bin im Arztprogramm und bekomme Medikamente. Ja. Damit ich, bei Heroin ist das ja so, dass man hochgradig körperlich abhängig wird. Ja, ja. Und man halt diese speziellen Medikamente dafür braucht. Hm. Und, wie lange nimmst du jetzt diese Medikamente schon? Die nehme ich seit letztes Jahr. Seit wann letzten Jahres? Das war Dezember. Dezember, na gut, das ist noch nicht lange her. Das ist ja mal gerade ein paar Wochen, ne? Ja. Ich habe ja letztes Jahr auch nochmal eine Therapie gemacht. Mhm. Die habe ich natürlich für mich genutzt, aber dann habe ich meine Freundin kennengelernt, war in so eine Nachsorge in Hagen. Mhm. Also du hast schon eine richtige, ich sag's mal in dicken Anführungszeichen, Drogenkarriere hinter dir, ne? Mit deinen jungen Jahren. Genau, ja. Und diese Drogen haben dich wahrscheinlich ziemlich umgeschossen, ne? Innerlich. Ja, ich bin eigentlich gar nicht so der Typ dafür und was ich in der Erfahrung, ich war ja auch im Gefängnis deswegen. Ja. Und bin eigentlich gar nicht so ein Typ dafür, ja. Das sagen auch alle meine Freunde und meine Freundin und... Hast du denn in der Zeit... Du hast doch wahrscheinlich auch nichts gelernt, ne? Nee. Hast du einen Schulabschluss? Ja, einen Schulabschluss habe ich im Endeffekt nachgemacht. Mhm. Da hatte ich eine kleine Phase. Das ist ja schon mal gut. Ein Hauptschul- oder Realschulabschluss? Nee, ich habe dafür einen guten Hauptschulabschluss. Okay, na gut, immerhin. Besser als nichts. Genau. Das finde ich auch schon gut. Kann das sein, dass jetzt du lebst mit deiner Freundin zusammen? Genau, ja. Ich lebe mit ihr zusammen. Kann das sein, dass deine Freundin und letztendlich dann auch jetzt die Geburt deiner Töchter so den Ruck dir nochmal gegeben haben, zu sagen, jetzt muss wirklich was passieren? Ganz genau. Erstmal meine Freundin, die bekommt das ja mit. Mhm. Und die hatte früher Essstörungen und kennt sich in dem Gebiet Sucht aus. Ja, aber die nimmt keine Namen und nimmt keine Drogen. Nein, die hat noch nie was mit Drogen zu tun gehabt. Ja. Das ist mein Vorteil. Aber sie versteht halt das Thema Sucht und deswegen würde sie mir auch eher da raus, als zu sagen würde, ich lasse dich jetzt alleine kommen, selber damit klar, ja. Also, du hast als Hilfe deine Freundin an deiner Seite und als Motivation, die Motivation, der guckst du ja jeden Tag in die 4 Augen, ne? Nämlich deine Zwillinge. Ganz genau, die liegt gerade auch vor mir und wird gefüttert von meinen Freunden. Genau. Hast du denn, Michael, wenn du jetzt, was ich dir sehr wünsche, dass du schaffst, wirklich komplett von den Drogen wegzukommen und rauszukommen, hast du weitere Pläne, was du so vielleicht beruflich oder jobmäßig angehen möchtest? Ja, ich bin ja jetzt schon angemeldet. Ich habe einen Fallmanager und der hat mir hier schon eine außerbetriebliche Ausbildung. Sehr gut. Besorgt. Sehr gut. Als was? Als Verspannungsmechaniker. Ja. Das hatte ich ja auch schon 1 Jahr gemacht. Ja. Nur nicht durchgezogen. Und da wurde ich halt schon eingetragen, damit ich das jetzt Anfang dieses Jahres mache ich ein Praktikum von 4 Monaten. Verstehe. Und kann dann die Ausbildung da anfangen. Also, das klingt ja alles schon sehr gut. Es klingt schlecht, was du erlebt hast, aber die Zeiten sind ja, liegen ja jetzt hinter dir. Ja. Lieber Michael, dann wünsche ich dir und deiner kleinen Familie, na so klein ist er gar nicht mehr, wirklich von Herzen Glück und alles Gute. Und vor allen Dingen, dass du richtig Tritt fasst dieses Jahr und vielleicht dann in genau einem Jahr schon ganz anders dastehst und sehr stolz auch dann darauf sein kannst, was du geschafft hast. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Toi, toi, toi, dir, Michael. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Und mach weiter so, ne? Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, ciao. Und hier ist Daniel. Daniel ist 21. Guten Morgen, Daniel. Hallo, guten Morgen. Hallo, Daniel. 2009. Ja, genau. Also mein Ziel ist es, dieses Jahr auf jeden Fall aufhören, Bordelle zu besuchen und Laufhäuser. Was? Ich habe kurz nicht verstanden. Das ist dein Ziel? Bordelle und Laufhäuser. Ja. Also es ging bei mir los Mitte, und das erste Mal war ich, oder ich sag mal jetzt einfach Puff, war ich das erste Mal 2005, 2006, als ich 17 war, ging das los. Ja. Und ich es ging los, dass du in Bordelle gegangen bist. Genau, dass ich in Bordelle gegangen bin, damals noch vom Freund ausgegeben bekommen. Ja. Ganz lustig, dann ging es weiter, war ich 18, 19, dass man halt nach einer Party mal ab und zu vielleicht noch einen Abstecher ins Bordell gemacht hat. Und ja, seit Mitte 2008 ist es bei mir halt extrem geworden, dass hier halt mein ganzes Gehalt dafür wirklich drauf geht. Und ach du lieber Himmel, wie kannst du ungefähr noch rekonstruieren, wie oft du in einem Bordell warst? Ja, es kommt, nee, das nicht mehr. Aber ehrlich es kommt nicht? Ja auch immer, es kommt ja auch immer darauf an, wie viel man verdient, sag ich mal. Mhm. Oder wie schlimm das ist. Bei mir ist es halt so, dass ich mein komplettes Azubi-Gehalt darauf gegangen ist, für die Bordellbesuche. Und dadurch, dass ich nebenbei halt noch so einen Schwarzjob hatte, was ich halt, dass ich mein Geld auf Hand habe, konnte ich mich immer noch ernähren. So dass ich halt irgendwie über die Runden kam, aber die ganzen Rechnungen und sonst was, was alles am Ende des Monats kam. Wie viel Geld hast du denn so im Monat ungefähr da verballert? Ja, bestimmt 600, 700 Euro. Wahnsinn. Hast du auch noch eine Freundin nebenher gehabt? Hatte ich auch 6 Monate lang, im Jahr 2008, von Mai bis Oktober, glaube ich, ungefähr, aber als sie dann mitgekriegt hat, dass da irgendwie was nicht stimmen kann. Ist klar, war die weg. Ja, so, und jetzt, das habe ich gerade am Anfang nicht richtig verstanden. Jetzt hast du dir für 2009 vorgenommen, nicht mehr in ein Bordell zu gehen. Ich habe mir vorgenommen, es einfach nicht mehr zu machen. Ich versuche es zu schaffen. Ich muss gestehen, dass ich schon wieder zweimal war, aber... Ach, du warst schon zweimal wieder? Ich war schon wieder zweimal, ja. Ich habe es mir zwar fest vorgenommen, weil das Problem ist, ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ja auch noch, ich wohne jetzt mittlerweile mit zwei anderen Leuten in einer WG zusammen. Und einer von den beiden, ja, der treibt mich halt mehr oder weniger hin und wieder mal ins Laufhaus. Ja, das solltest du nicht mit dir machen lassen. Nee, das ist, ja, das sollte ich nicht mit mir machen lassen. Ich bin jetzt selber schuld irgendwo auch, ne? Ja, kannst du das für dich erklären, warum du so eine, das ist ja fast schon eine Sucht, die ja, du genau, hast. Ja, genau, das ist ja das Problem. Also wenn ich wüsste, woran es liegt, weil ich habe es nicht unbedingt nötig. Wenn ich abends feiern gehe, ist es auch so, dass ich irgendwie meine Frau mit nach Hause nehme. Mhm. Aber, das heißt, du könntest locker Mädels kennenlernen und... ja, es ist ja auch so. Es ist ja, aber irgendwie ist das ein anderer Kick, wenn man... Was ist der Kick? Was ist der andere Kick? Ich weiß nicht, ob du ich duze dich jetzt mal. Ich weiß ja, nicht, na klar, sicher, klar. Ob du mal jemals im Laufhaus warst? Oder, ja, war ich mal. Weißt ja, wie es da abgeht, ne? Da sind ja mehrere Etagen und eine Frau. Und das ist irgendwie dieser gewisse Kick. Da kann man sich eine Frau aussuchen. Das ist alles nach Belieben. Besteht der Kick darin, dass es eine fremde Frau ist, dass du sie bezahlst? Ich denke mal, ja. Ich denke daran, dass daran muss es liegen. Ne? Also es ist bei mir auch so, ich war noch nie bei einer Frau zweimal. Ja. Also und das turnt dich nicht ab, dass diese Frau eigentlich kein sexuelles Gefühl dabei hat? Dass es ihr Job ist? Wirklich. Ich weiß nicht. Nee, irgendwie nicht. Also es ist zwar ein ganz anderer Sex als den man mit einer Frau hat, weil natürlich einerseits ist ja auch richtig so geschützt im Laufhaus sowieso, will ich auch gar nicht anders. Mhm. Aber wenn man jetzt eine Frau mit nach Hause nimmt, da ist das ja nicht unbedingt, oder ist zumindest ein ganz anderer Sex als den man im Bordell hat. Aber wenn das so früh bei dir angefangen hat, dann hast du doch nie eine längere Beziehung mal gehabt. Das ist richtig, ja. Warst du nie verliebt? Ich würde sagen schon, aber nee, irgendwie auch nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Würde ich nicht sagen, nicht wirklich. Also, finde ich wirklich bedenklich. Also bedenklich nicht im Sinne, nicht im moralischen Sinne, sondern aus Sorge um dich. Ich glaube, du schadest dir erstmal finanziell, natürlich, müssen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, dass du dir selbst auch sehr schadest mit diesem Verhalten. Und ich vermute mal, wie soll ich das ändern? Ich vermute mal, dass da schon was Gravierendes hintersteckt, dass das nicht einfach nur so eine Marotte ist, wenn du so viele Jahre jetzt so exzessiv darunter leidest oder damit umgehst. Daniel, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei, das tut mir leid, aber wir werden dich mal nochmal anrufen, vielleicht können wir dir noch den einen oder anderen Tipp geben, wie du dich da irgendwie, ja, wie du dir auf die Schliche kommen könntest oder was du tun könntest. Ja, das wäre nicht schlecht. Okay, dann leg du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, super. Okay, Daniel, bis gleich, tschüss. Mach's gut, tschüss. So, ihr Lieben, Das war unsere Sendung 2009. Das muss ich tun. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. In der Technik war Malte Imels und wir sind morgen natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Morgen wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr wie immer anrufen, hier bei uns unter unserer kostenfreien Nummer 0800 220 50 50 oder halt mailen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bis dann. Tschüss.